Ding. Club Ding mit Florian. Und damit einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground, für euch immer in the mix. DJ Mute ist heute bei uns zu Gast im Clubding. Noch hat man von diesem jungen Talent aus Chile noch nicht ganz so viel gehört, aber das ändern wir heute Abend schon mal. Los geht's dann mit Inst für euch und Scarlett Jackson, Deep Breath und Deep House ist das auch. Schöner Deep House Track zum Einkommen. Tom Zita hätte ich danach für euch mit Kappa, vom ersten Tune an absoluten Vibe. Starker Track für den Frühling und Alize, Moa Lolita. Jetzt denkt ihr, Moment mal, das ist so ein alter Hut. Ja, aber natürlich nur das Sample. Wir lieben diesen guten Afro-House-Mix und Y2A gibt's gleich für euch. Sonntag ab 22 Uhr. unser Ding. Club-Ding. Club-Ding. Oh. Und Walolita. Allein für dieses Sample, muss man schon sagen, ist es geil gelaufen. Für Afro House und by 2K für euch. Das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix, jeden Sonntagabend für euch mit Robin Schulz und Oswald Jens für euch. Unendlichkeit, Rework, Extended Mix. Das sind so schöne Deep Feelings. Und die Beats von Robin Schulz. Kann man sich nicht entscheiden, ob man jetzt heulen oder tanzen oder beides soll. Ist auf jeden Fall sehr emotional. Alok und Alan Fitzpatrick habe ich direkt danach für euch mit Friday I'm in Love, und zwar ein Dub Mix. Dieser Titel leitet das Wochenende normalerweise ein. Wir schließen damit mal das Wochenende und machen dann vielleicht ein bisschen Stimmung für die nächste Woche. Aber sind ja auch Schulferien, also insofern wäre ja auch neue Holla, dann noch für euch im perfekten Clubding-Mix für euch. Clubding Live Mix. make me crazy. Paris me, baby. I want it daily. Paris me, baby. You make me crazy. Paris me, baby. I want it daily. Paris me, baby. Paris me, baby. Paris me, baby. Paris me, baby. Paris me, baby. You make me crazy. Paris me, baby. I want it daily. Paris me, baby. You make me crazy. Paris me, baby. I want it daily. Paris me, baby. You make me crazy. Paris me, baby. I want it daily. Paris me, baby. You make me crazy. Paris me, baby. I want it daily. Paris me, baby. You make me crazy. Paris me, baby. Paris me, baby. Paris me, baby. Paris me, baby. You make me crazy. Paris me, baby. I want it daily. Paris me, baby. You make me crazy. Paris me, baby. I want it daily. Paris me, baby. You make me crazy. Paris me, baby. I want it daily. Sounds of the Underground in the Mix mit Noel Holler und Paris Me, sehr eingängige Tech-House-Nummer, der Hook Paris Me. Baby, you make me crazy, Paris Me, baby, I want it daily und so weiter und so fort. Aus diesem eigenen Label Holler at Me released. Jetzt für euch geiler Sound von Jonathan und Dirty Cycle. Dancehall Vibes meets Techno Beats. Das ist für den Festivalsommer gemacht. Der ist aus Tel Aviv, hat bei Solomons Label Dynamic released und auf jeden Fall was Brauchbares jetzt dabei. Direkt danach gibt es für euch Adapter und What the Fuck, eine Nummer zum Erinnerungsschwelgen von einem Dancefloor. Oder eben einfach einen neuen Dancefloor kreieren. Irgendwie sowas. Darum geht es in diesem Track. Und Cat Dealers und Time Way mit Danny to Cat haben wir direkt danach. Cry for You, das Clubding hier. There is something for the recyclers. And we touch down one predictable dick. Right now in our ramp with people. Look in my eye, now you can see the evil. What? This is the Chop Shop sequel. Tight like my grandmother girdle. Tell devil live in our circle. And if you walk, unacceptable. We live something fresh and not recycle. Cause when we touch down, we unpredictable. Right now in our ramp with people. Look in my eye, now you can see the evil. What? This is the Chop Shop sequel. Tight like my grandmother grandmother. And if you wow, and I set up and I see lyrics of the treasure, I recycle these. When we touch down, one predictable dick. Right now, in our ramp with people. Look in my eye, now you can see the evil. What? This is the Chop Shop sequel. Tight like my grandmother girdle. Devil in our circle. And if you walk, unacceptable. When lyrics of the fresh, and I recycle. Come when we touch down, one predictable dick. See the evil. top secret. Tight like the gun, mother dirty. Typical devil, they now we serve her. And if you want, unacceptable. When there is something fresh and not recycled, come when we hurt them, we unpredictable. unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Silas und Tanway mit Danny Duquette und Cry For You. Ja, Bass definitiv. Sehr stark. Original-Songpick müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Ist richtig toll. Torrent Foot und Physical hätten wir jetzt für euch mit La Banda. Das treibt richtig schön nach vorne. Direkt danach Cedric Gervais und Bad Girl. Steppen wir so ein bisschen Richtung Keller. Und Alesso und Becky Hill mit Surrender. Das ist dann Uptempo. Definitiv. We'll be right back. unser Ding. Club-Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. We'll be right back. Clubding. Jeden Sonntag ab 22 Uhr. Clubding, die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. black sunrise. Lexi und K-Paul mit Black Sunrise. Überrascht, ja, wirklich in der besten Form. Haben die beiden gefühlt ewig immer mit einem sanften Beat in Verbindung gebracht. Aber das da, was sie jetzt euch gerade abgeliefert haben, finde ich, steht denen ganz gut. DJ Mute, heute zu Gast bei uns im Clubding in the Mix. Noch hat man von diesem Young Talent aus Chile nicht ganz so viel gehört. Aber wartet mal ab, was der jetzt schon abliefert. Das ist eine Frage der Zeit, bis wir wirklich einen Senkrechtstart hier auf den Festivalbühnen machen. Und zum Reinhören gibt's das jetzt für euch. Unser Ding. Club Ding. DJ Mix. Yeah.

on a private.